Erster Bileam sagte zu Balak, baue hier 7 Altäre für mich. Stelle auch 7 Stiere und 7 Widder bereit. Zweiter Balak tat, was Bileam wollte. Sie opferten auf jedem Altar einen Stier und einen Widder. Dritter Bileam sagte zu Balak, bleib hier bei deinem Opfer. Ich gehe weg. Vielleicht spricht Gott zu mir. Ich sage dir dann, was Gott sagt. Er ging auf einen Berg. Vierter Gott sprach zu Bileam. Bileam sagte, ich habe 7 Altäre gebaut. Ich habe auf jedem Altar einen Stier und einen Widder geopfert. Fünfter Gott gab Bileam Worte. Er sagte zu ihm, geh zurück zu Balak. Sprich diese Worte zu ihm. Sechster Bileam ging zurück zu Balak. Balak stand noch bei seinem Opfer. Viele Anführer der Moabiter waren auch da. Siebter Bileam sprach seine Worte. Er sagte, König Balak holte mich aus Aram. Er sagte, komm und verfluche Jakob. Komm und verfluche Israel. Achter, wie kann ich verfluchen, wen Gott nicht verflucht? Wie kann ich verwünschen, wen Gott nicht verwünscht? Neunter, ich sehe das Volk von den Bergen. Es ist ein Volk, das allein wohnt. Es ist anders als andere Völker. Zehnter, niemand kann Jakobs Volk zählen. Niemand kann Israels viele Menschen zählen. Ich möchte sterben, wie gute Menschen sterben. Elfter Balak sagte zu Bileam, was hast du getan? Ich rief dich, um meine Feinde zu verfluchen. Aber du hast sie gesegnet. Zwölfter Bileam antwortete, ich muss sagen, was Gott mir sagt. Dreizehnter Balak sagte zu ihm, komm mit mir an einen anderen Ort. Dort kannst du einen Teil des Volkes sehen. Verfluche es mir dort. Vierzehnter, er führte Bileam zum Feld Zophim. Es war auf dem Berg Pisga. Dort baute er 7 Altäre. Er opferte auf jedem Altar einen Stier und einen Widder. Fünfzehnter Bileam sagte zu Balak, warte hier bei deinem Opfer. Ich gehe, um Gott zu suchen. Sechzehnter Gott sprach zu Bileam. Er gab ihm Worte. Er sagte, geh zurück zu Balak und sprich diese Worte. Siebzehnter Bileam kam zurück zu Balak. Balak stand noch bei seinem Opfer. Die Anführer der Moabiter waren auch da. Balak fragte, was hat Gott gesagt? Achtzehnter Bileam sprach seine Worte. Er sagte, höre gut zu, Balak. Höre mir zu, Sohn von Zippor. Neunzehnter Gott ist kein Mensch. Er lügt nicht. Er ändert seine Meinung nicht. Was er sagt, das tut er auch. Was er verspricht, das hält er auch. Zwanzigster Gott hat mir gesagt, ich soll segnen. Ich werde segnen. Ich kann es nicht ändern. 21. Man sieht kein Unglück in Jakob. Man findet kein Leid in Israel. Gott ist mit ihnen. Sie jubeln wie ein König. 22. Gott führte sie aus Ägypten. Sie sind stark wie ein Wildochse. 23. Kein Zauber kann Jakob schaden. Kein Zauber kann Israel schaden. Man sagt über Jakob und Israel, Gott hat Großes getan. 24. Das Volk steht auf wie eine Löwin. Es erhebt sich wie ein Löwe. Es ruht nicht, bis es seine Feinde besiegt hat. 25. Balak sagte zu Bileam, du sollst das Volk nicht verfluchen. Du sollst es auch nicht segnen. 26. Bileam antwortete Balak, ich habe dir gesagt, ich tue nur, was Gott will. 27. Balak sagte zu Bileam, komm, ich bringe dich an einen anderen Ort. Vielleicht erlaubt Gott dir dort, das Volk zu verfluchen. 28. Balak führte Bileam auf den Berg Peor. Von dort konnte man die Wüste sehen. 29. Bileam sagte zu Balak, baue hier 7 Altäre für mich. Stelle 7 Stiere und 7 Widder bereit. 30. Balak tat, was Bileam wollte. Er opferte auf jedem Altar einen Stier und einen Widder.